Kapitel 5. Ein Kinderstartkapital schafft mehr Chancengerechtigkeit. Von der Hand in den Mund. Wer lässt sich nicht vom Westen kaufen? Diese Strophe aus Nina Hagens Kultsong und Vereinshymne des 1. FC Union Berlin schallt jeden zweiten Samstag während der Fußballsaison im Stadion Alte Försterei in Berlin-Köpenick von den Rängen. Auf dem Rasen können die Spieler des eisernen Bundesligisten Nina Hagens Schlachtruf vielleicht auch wegen des ohnehin hohen Einkommensniveaus im Profifußball folgen. Während laut dem Fußballfinanzportal Capology ein Spieler bei Bayern München im Durchschnitt 10 Millionen Euro im Jahr verdient, ist es bei den Köpenicker Kickern nur durchschnittlich 1 Million Euro. Im Unterschied zu den Fußballspielern sind die Einkommens- und vor allem die Vermögensunterschiede zwischen Ost und West für viele Arbeiter und Angestellte, die dem Verein seit Jahrzehnten die Treue halten, lebensbeeinflussend. Bis zur Einführung des Mindestlohns in Deutschland arbeitete in Ostdeutschland jeder vierte bis fünfte je nach Bundesland im Niedriglohnsektor. Zwar hat der Mindestlohn dazu beigetragen, die Lohnunterschiede etwas zu verringern, dennoch sind die Einkommensunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland weiterhin erheblich. Wir stehen immer noch vor großen Herausforderungen, um die Einkommensungleichheit zwischen Ost und West langfristig zu überwinden. Im Jahr 2023 arbeitete etwa jeder sechste abhängig Beschäftigte in Deutschland, 16%, im Niedriglohnsektor mit einem Stundenlohn von weniger als 13,04 Euro brutto. Insgesamt gab es 6,4 Millionen Beschäftigungsverhältnisse in diesem Bereich, was einem Rückgang von 1,1 Millionen gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders auffällig ist, dass in Ostdeutschland deutlich mehr Menschen weniger als 13 Euro pro Stunde verdienen als in Westdeutschland. Fast 1 Million Ostdeutsche verdienen weniger als 13 Euro brutto pro Stunde, wovon Frauen besonders betroffen sind. Im bundesweiten Durchschnitt lag der Bruttomonatsverdienst 2023 bei 4.468 Euro. Die Verdienste im Osten erreichten allerdings mit 3.754 Euro nur 82% des Westniveaus. Hamburg war mit 4.970 Euro brutto im Monat das Bundesland mit den höchsten Verdiensten, während in Sachsen-Anhalt mit 3.688 Euro die niedrigsten Löhne bundesweit ausgezahlt wurden. Der Einkommensunterschied der Bruttogehälter zwischen Ost- und Westdeutschland betrug 2023 durchschnittlich 824 Euro pro Monat. Dem IFO-Institut zufolge ist die Ursache dafür in den strukturellen Unterschieden zu finden. In Ostdeutschland sind in der Regel die Betriebe kleiner und es gibt weniger Industrieansiedlungen. Auch die Verteilung der Vermögen im Land zeigt, dass die soziale Schere im Land immer noch weiter auseinandergeht und dieses Ungleichgewicht wirkt wie ein Beschleuniger für die schon bestehenden Unterschiede. Die Hälfte der Deutschen hat kaum Geld auf der hohen Kante, keine zusätzliche Altersvorsorge und erst recht kein Wohneigentum. Der einen Hälfte des Landes gehört kaum etwas und davon immer weniger. Ihr Anteil am Vermögen des Landes ist seit 1990 von rund 4% auf 1% gesunken. In kaum einem anderen Industrieland sind die Vermögen so ungleich verteilt wie in Deutschland. Julia Friedrich gibt dieser Hälfte der Menschen in ihrem Buch »Working Class – Warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können« ein Gesicht. Sie beschreibt die Sorgen der Freiberufler, Selbstständigen und Angestellten, die jeden Tag von der Hand in den Mund leben und keine Chance haben, Rücklagen zu bilden, geschweige denn, sich die eigenen vier Wände zu leisten. Die Berichte und Erzählungen aus diesem Buch beleuchten wie ein Brennglas die Situation von gut der Hälfte der Bevölkerung unseres Landes. In meinem Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf kenne ich viele Menschen, denen es so geht, wie den Alltagsmeistern aus Julia Friedrichs Buch. Da ist beispielsweise Janine Schwarzer, die mir bei einem Besuch im Herbst 2022 in der Kita der AWO in Marzahn mit ihren zwei Kindern begegnete. Vor Corona arbeitete sie im Hotelgewerbe, verlor diese Arbeit aber während der Pandemie. Das Arbeitslosengeld konnte zwar einen Teil des damals fehlenden Einkommens auffangen, aber das Trinkgeld, das ihr eigentlich ermöglichte, über die Runden zu kommen, konnte natürlich niemand ersetzen. Mit dem Trinkgeld hatte sie die Kindergeburtstage und hin und wieder einen Kurzurlaub an der Ostsee finanzieren können. Als wir uns trafen, hatte sie zwei Jobs, um über die Runden zu kommen, einen in der Hotellerie und einen bei einem Reinigungsdienstleister. Jetzt machte ihr vor allem Sorgen, ob die freiwillig von ihr erhöhte Nebenkostenvorauszahlung ausreichen würde, um die gestiegenen Heizkosten zu tragen. Sie wusste, dass ein Wohngeldantrag in Berlin erst nach 6 Monaten bearbeitet ist. Rückwirkend hat sie keine Chance, Wohngeld zu erhalten. Wenn sie jetzt zu viel heizt, muss sie es für diese Zeit aus der eigenen Tasche bezahlen. Sie arbeitet mehr als 40 Stunden und schlägt sich irgendwie durch. Wenn am Monatsende noch was im Portemonnaie ist und in den Sparstrumpf für kleine Glücksmomente kommt, war es ein guter Monat. Oder da ist Steffi Pawlok, die ich bei meinen Haustürgesprächen im Marzahner Norden im Sommer 2021 treffe. Sie ist Mitte 40 und lebt mit ihren beiden Kindern in einer Wohnung des Wohnungskonzerns Deutsche Wohnen. Damit beide Kinder ein Zimmer haben, schläft Frau Pawlok seit vielen Jahren auf dem Sofa. Ihre Tochter ist jetzt 23 Jahre alt, Polizeianwärterin und zieht bald aus. Dann hat die Mama endlich ein eigenes Zimmer. Der Sohn macht eine Ausbildung. Frau Pawlok selbst arbeitet inzwischen als Steuerfachangestellte. Früher war sie in der Pflege tätig. Das Einkommen reichte nie ganz für die Familie. Daher war sie immer Aufstockerin und bekam 100 € extra vom Amt. Arbeit in der Pflege, in den Zeiten der Pandemie um das neue Wort systemrelevant ergänzt, war ein Armutsrisiko. Alleinerziehend zu sein, ist es noch heute. Ein letztes Beispiel aus Marzahn. Kerstin Lenz erscheint im Juni 2021 in meinem Bürgerbüro. Es ist ein frühsommerlicher Tag in Berlin. Sie ist verschwitzt und will sich nicht setzen. Sie komme vom Putzen um die Ecke und wohnt in Marzahn. Frau Lenz unterstützt meine Initiative gegen die drohende Enteignung von Genossenschaften. Die großen Genossenschaften im Bezirk waren von Auswirkungen des gleichzeitig zur Berlinwahl 2021 zur Abstimmung gestellten Volksbegehrens Deutsche Wohnen und Co. enteignen betroffen. 25% aller Mietwohnungen in meinem Wahlkreis sind im Eigentum großer Genossenschaften. Das Volksbegehren sah vor, dass alle privaten Wohnungsunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen vom Land zu enteignen seien. Auch wenn die Initiatoren des Volksbegehrens blauäugig versicherten, dass sie Genossenschaften irgendwie ausnehmen wollten, so bestätigten reihenweise Verfassungsrechtler, dass dieser Versuch schon aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes des Grundgesetzes scheitern würde. Schon beim Mietendeckel und bei der Zweckentfremdung war man gescheitert, die angeblich guten Privaten und die bösen Privaten unterschiedlich zu behandeln. Entweder die Regeln gelten für alle privatwirtschaftlich organisierten Wohnungsunternehmen oder für keines. Kerstin Lenz meinte dazu, Staatswirtschaft hatten wir schon mal, das solle nicht wiederkommen. Enteignungen hätten auch vor 1989 nur geschadet. Wir kommen ins Gespräch. Sie war 20 Jahre im Betriebsrat der Duty-Free-Geschäfte an den Berliner Flughäfen. Dann Burnout, Entlassung, ein Zwischenstopp für einen Dienstleister an einer Theaterkasse. Jetzt arbeitet sie in der Reinigung, wie sie mir sagt. In der DDR war sie Facharbeiterin für Textilverarbeitung und hatte einen Fachhochschulabschluss. Diese Menschen halten das Land am Laufen, an Stellen, die wir meist erst dann bemerken, wenn niemand da ist, der die dort anfallende Aufgabe übernimmt. Sie wohnen überwiegend in einfachen Wohnlagen, sind höheren gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt, haben schneller und häufiger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie haben eine geringere Lebenserwartung und ein erhöhtes Risiko für vorzeitige Sterblichkeit. Lungenerkrankungen und Alkoholabhängigkeiten treten bei ihnen deutlich häufiger auf als in den guten Wohnlagen Berlins. Solche Lebensbeispiele schilderte mir auch Bärbel Baas, die Bundestagspräsidentin und direkt gewählte SPD-Abgeordnete aus Duisburg. Oder Dr. Georg Kippels aus meiner CDU-Fraktion, der im Ruhrgebietswahlbezirk Rhein-Erft-Kreis zu Hause ist. Auch hörte ich solche Beispiele als CDU-Generalsekretär von gut integrierten Einwanderern mit türkischen oder russischen Wurzeln, die ohne jegliches Hab und Gut in unser Land gekommen sind, jeden Tag hart arbeiten, aber kein kleines Vermögen und damit eine kleine Absicherung gegen die Lebensrisiken erwirtschaften können. Vermögensschere zwischen Ost und West. Anteilig ist die Zahl derer, die nichts haben, in Ostdeutschland deutlich höher als in Westdeutschland. Und diejenigen, die im Osten etwas haben, haben deutlich weniger als im Westteil der Republik. Die Ungleichheit zwischen Ost und West zieht sich durch alle Schichten. Leider findet die Vermögensungleichheit zwischen Ost- und Westdeutschland im Bericht zum Stand der deutschen Einheit von 2023 vom Ostbeauftragten der Bundesregierung Carsten Schneider keine Erwähnung. Dabei hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, bereits 2019 in einem Wochenbericht die Vermögensunterschiede zwischen Ost und West verglichen und kam zu dem folgenden Ergebnis. Das individuelle Nettovermögen in Westdeutschland ist im Durchschnitt mit 121.500 Euro mehr als doppelt so hoch wie in Ostdeutschland mit 55.000 Euro. Mit zunehmendem Lebensalter nimmt zudem auch der Vermögensabstand zwischen Ost- und Westdeutschland zu. Bei den Ostdeutschen über einem Alter von 65 ist das Vermögensverhältnis zu den Westdeutschen gleichen Alters sogar 1:3. Die große Differenz, insbesondere im höheren Lebensalter, erklärt sich aus den wenigen Sparmöglichkeiten zu DDR-Zeiten, einem niedrigen Lohnniveau nach der Wiedervereinigung, durch geringe Marktwerte von Immobilien in weiten Teilen Ostdeutschlands sowie kleineren Anteilen an Haus- und Wohnungseigentum im Vergleich zu Westdeutschland. Weiterhin führt das DIW in seinem Bericht aus, dass Immobilienbesitz das individuelle Vermögen beträchtlich erhöhe. Personen, die zur Miete wohnen, weisen mit durchschnittlich 24.000 Euro ein niedrigeres Nettovermögen auf als Immobilieneigentümer. Generell lässt sich festhalten, dass der Anteil der Personen, die zur Miete wohnen, in Ostdeutschland deutlich höher ist als in Westdeutschland. Ähnliche Ergebnisse sind in einem Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom April 2023 festgehalten. Auch Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung fällt das Nettovermögen in Ostdeutschland deutlich niedriger aus als in Westdeutschland. Das Medianvermögen eines Haushalts im Osten lag 2021 bei 43.400 Euro, im Westen hingegen bei 127.900 Euro. Ich fand bei meinen Recherchen zu diesem Buch zwei sehr aussagekräftige Zahlen, die den ganzen Befund der Vermögensdiskrepanz zusammenfassen. Es gab zur Währungsunion 1990 keine 100 Konten, auf denen mehr als 1 Million DDR-Mark lagen. Laut Bundesbank waren es im Westen hingegen etwa 100 Konten, auf denen 1 Milliarde lag. Die Ursachen für diese Ungleichverteilung liegen auch in den unterschiedlichen Entwicklungen und Einstellungen zur Eigentumsbildung, mit denen wir diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs groß geworden sind. Während die individuelle Eigentumsbildung im Westen staatlich unterstützt wurde, investierten viele im Osten ihr weniges Erspartes in die Sanierung der angemieteten kommunalen Wohnung oder in die im Verhältnis zum Einkommen teuren Konsumgüter wie einen neuen Wartburg. Dass nach der Wiedervereinigung die Wohnungen nicht wie in einigen osteuropäischen Staaten den Mietern kostengünstig übergeben wurden, war ein erheblicher Nachteil für Ostdeutschland, wie mir auch der Soziologieprofessor Steffen Mau bei unserem Gespräch in der Humboldt-Universität sagte. Für viele Menschen in Ostdeutschland war es unverständlich, warum das von ihnen instand gehaltene Haus oder die durch sie in Eigenarbeit renovierte Wohnung nun an den westdeutschen Alteigentümer ging oder der Westdeutsche günstig die Wohnung in Leipzig oder Dresden kaufen konnte. Ich kann diese Position gut nachempfinden und teile dieses Unverständnis. Heute sind beispielsweise über 70% des Wohnungsbestands in der Stadt Leipzig in westdeutscher Hand. In einem Diskussionspapier des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig von 2021 heißt es: Wie eine Analyse der Eigentümerstrukturen in der Gründerzeit ergab, residieren viele Privatbesitzer und WEG mehrheitlich mit 71,6% in Westdeutschland, weitere 11,7% in Ostdeutschland, eine verschwindende Minderheit von 1,3% im Ausland und eine relativ kleine Gruppe von 15,4% ist in Leipzig lokalisiert. Ein aus meiner Sicht für die Gesellschaft ungesunder Befund. Beteiligung aller Menschen am Produktivkapital. Was macht es mit den Menschen, wenn sie nichts haben und es durch noch so viel harte Arbeit nicht abändern können? Ist der Zusammenhalt in unserem Land noch möglich, wenn sich die Lebensverhältnisse immer weiter voneinander entfernen und die Lebensrisiken wie Pflege, Unfall oder Arbeitsunfähigkeit für die Hälfte der Bürger des Landes zu ständigen Begleitern nächtlicher Albträume werden? Ich habe diese Sorgen mitgenommen, als Bundestagsabgeordneter in den Deutschen Bundestag und in mein Amt als Generalsekretär. Bei Friedrich Merz stieß ich bei diesem Thema auf offene Ohren. Er mahnte häufig an, dass wir in der Bundesrepublik das letzte Versprechen der sozialen Marktwirtschaft nicht erfüllen, nämlich die Beteiligung aller Menschen am Produktivkapital. Er sah es geradezu als Verpflichtung der CDU, der Partei Konrad Adenauers und Ludwig Erhards, sich dieser Aufgabe anzunehmen. Auch dieser Rückhalt ermöglichte es mir, dass ich dazu eine Reihe an Initiativen aus der CDU-Parteizentrale anstoßen konnte. Im Konrad-Adenauer-Haus haben wir seinerzeit unterschiedliche internationale Modelle für die Stärkung der Vermögensbildung besprochen und diskutiert. Eines der Vorbilder war der Children Trust Fund, CTF, in Großbritannien. Er wurde 2002 unter der Labour-Regierung ins Leben gerufen und legte einen Grundstock für die Eigentumsbildung eines jeden Kindes. Jedes Kind, das in Großbritannien geboren wurde und Anspruch auf Kindergeld hatte, erhielt bei der Geburt eine Startzahlung von 250 britischen Pfund vom Staat. Für Kinder aus einkommensschwachen Haushalten waren es 500 britische Pfund. Für jedes Kind wurde ein sogenanntes Trust-Konto eingerichtet, das durch weitere Einzahlungen von Eltern oder Großeltern aufgestockt werden konnte. Eine Auszahlung des Betrags war nicht möglich, sondern es sollte als langfristige Investition bis zum 18. Lebensjahr fungieren. Das System wurde 2011 durch den Junior Savings Account ersetzt. In Kanada, Singapur und Neuseeland gibt es ähnliche Programme. Die Staaten legen für die Kinder ein Startkapital an. Diese Fonds investieren in Kapitalanlagen und der jeweilige Betrag kann frühestens für die Ausbildung oder das Studium abgerufen werden. Ein daran angelehntes Modell hatte ich im Frühjahr 2023 als Generalsekretär der CDU der Öffentlichkeit vorgestellt. Wir nannten es Kinderstartkapital. Jedes in Deutschland geborene Kind mit Anspruch auf Kindergeld sollte demnach mit Geburt einen Anteil von 10.000 Euro an einem Kapitalfonds erhalten, der nach klaren Kriterien in Aktien und Anleihen investiert. Dieses Kapital ist nicht in Bar auszahlbar, sondern kann für ein Stipendium eingesetzt, in Eigenkapital für eine Unternehmensgründung investiert oder langfristig als individuelles Altersvorsorgekonto angelegt werden. Mit 10.000 Euro Startkapital können so bis zur Volljährigkeit entweder rund 20.000 Euro Stipendium oder Gründungskapital aufgebaut oder bis zum 67. Lebensjahr ein Rentenpaket von 500.000 Euro angespart werden. Und hier habe ich nur 6% durchschnittlich zu erwartende Rendite angenommen, obwohl bei einem Anlagezeitraum von 20 Jahren dieser Wert für indexbasierte Aktiendepots immer überschritten wurde. Da möglicherweise in einem solchen Kapitalstock aber auch anteilige Geldmarktfonds oder Staatsanleihen enthalten sind, ist diese Berechnung sehr vorsichtig und konservativ. Auf der Klausurtagung der Programmkommission des Bundesvorstands der CDU zur Erarbeitung des neuen Grundsatzprogramms am früheren Sommersitz Konrad Adenauers in Cadenabia im Mai 2023 haben wir lange über die möglichen Modelle besserer Vermögensbildung diskutiert und Lösungen dafür erarbeitet. Aus dieser Tagung heraus erwuchs die Initiative zu einem Werkstattgespräch der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, an dem namhafte Experten teilnahmen, die uns Vorschläge zur Reform der staatlichen Förderung bei der Vermögensbildung und Altersabsicherung unterbreiteten. Einer der Experten war Helge Lach. Er ist Vorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Vermögensberater. Er schilderte uns plastisch, wie die Vermögensunterschiede zwischen Ost und West weiter wachsen. Dieser Abstand hat sich durch die Abwanderung von fast 2 Millionen Arbeitskräften Richtung Westen nochmals verstärkt. Menschen ohne Vermögensbildung sind von der Inflation besonders betroffen, weil sie von den Zinsen am Kapitalmarkt oder steigenden Sachwerten nicht profitieren. Kaum vorhandenes Vermögen trägt sich in die kommenden Generationen weiter. Wo nichts vorhanden ist, ist auch nichts zu vererben. Thies Büttner ist Wirtschaftswissenschaftler und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Seit Juni 2018 ist er Vorsitzender des unabhängigen Beirats des Stabilitätsrats. Er empfahl uns, ein einfaches und nicht provisionsbasiertes Instrument zu etablieren. Er meinte damit, dass die Geldanlage leicht verständlich sein und die Rendite nicht durch Vertriebskosten wie die Abschlussprovisionen bei den Riester-Renten geschmälert werden sollte. Denn ohne diese staatlichen Lenkungen würde es nicht gehen, weil gerade jene Bürgerinnen und Bürger Vermögen aufbauen sollten, deren Nettoeinkommen kaum Spielräume zum Sparen lassen. Diese Initiative hatte es mit breiter Expertise und Unterstützung in den Entwurf des 4. Grundsatzprogramms der CDU geschafft. Dort hieß es: Mit einem Startkapital zur Vermögensbildung für neugeborene Kinder, das zweckgebunden für Bildung, Wohneigentum oder Altersvorsorge eingesetzt werden soll, investieren wir in unsere Zukunft. Leider fehlte dieser Initiative nach meinem Ausstieg im Konrad-Adenauer-Haus die notwendige Rückendeckung. Die Mittelstandsunion setzte sich auf dem letzten Bundesparteitag mit einem Antrag durch, der die vom Bundesvorstand vorgesehene Einführung des Startkapitals für neugeborene Kinder streicht. Zwar wird Friedrich Merz nach der Entscheidung mit dem Hinweis zitiert, dass das Thema Vermögensbildung dennoch im Regierungsprogramm verankert werde, aber es zeigt sich, dass der soziale Flügel im Konrad-Adenauer-Haus deutlich Federn gelassen hat. Kein bedingungsloses Grunderbe. Auch bei den Sozialdemokraten gibt es grundsätzliche Überlegungen für mehr Chancengerechtigkeit bei der Vermögensverteilung. Sowohl Ansatz als auch Begriff unterscheiden sich jedoch fundamental von unserem Vorschlag. Dort wird es Grunderbe genannt. Ich halte schon die Begrifflichkeit für falsch, weil es die Annahme suggeriert, dass das Land die Menschen von der Kindergrundsicherung über das bedingungslose Grundeinkommen bis zur Grundrente alimentiert. Ein solches Gesellschaftsbild von einem dauerhaft vom Staat abhängigen Menschen widerstrebt mir. Mir ist es wichtig, dass in unserem Land Chancengerechtigkeit herrscht und jeder mit seinen Fähigkeiten sein Leben in die Hand nehmen kann. Da, wo diese Chancengerechtigkeit nicht besteht, wie beispielsweise bei der Kapitalausstattung am Beginn des Lebens, kann der Staat gerechtere, wenn auch nicht gleiche Ausgangsbedingungen schaffen. Außerdem sieht das von den SPD-Jungsozialisten diskutierte Modell einen jederzeit möglichen Kapitalverzehr, also Konsum, vor. Dieses Grunderbe könnte dementsprechend für alles Mögliche auf den Kopf gehauen werden. Das von uns entworfene Modell des Kinderstartkapitals hatte dies ganz explizit nicht vorgesehen und bot zudem eine Reihe von weiteren Vorteilen. Es können frühzeitig persönlich erfahrbare Kenntnisse der Wirkungsweise des Kapitalmarkts entstehen. Die gläserne Decke für ein Auslandsstudium oder eine Unternehmensgründung würde zumindest deutlich abgebaut und die langfristige zusätzliche Altersvorsorge durch die frühe und langfristige Mitnahme des Zinseszinseffekts würde gefördert werden. Dieses individuelle Kapitalkonto eines jeden in Deutschland groß werdenden Kindes würde dazu beitragen, die Unterschiede abzufedern, die sich durch die auf uns zurollende Erbenwelle ansonsten zementieren. Im November 2023, 4 Monate nach meinem Abschied als Generalsekretär der CDU, war ich zu einer Diskussion im Zuge der Vorstellung eines sogenannten Vermögenssimulators des New Economy Forums eingeladen. Das Forum New Economy wurde 2019 in Berlin ins Leben gerufen. Es handelt sich um eine überparteiliche Plattform, die sich zum Ziel gesetzt hat, innovative Lösungsansätze für die großen Herausforderungen des Klimawandels, der zunehmenden Ungleichheit und der Globalisierung zu erarbeiten. Zudem strebt das Forum an, eine Neudefinition der Rolle des Staates zu diskutieren. Mit dem Vermögenssimulator, den eine Forschergruppe um Tim Böhnke und Charlotte Bartels vom DIW Berlin zusammen mit dem Forum New Economy entwickelt hat, wird auf wissenschaftlicher Grundlage untersucht, welche Auswirkungen Szenarien wie zum Beispiel eine Vermögenssteuer, eine höhere Erbschaftssteuer oder ein Startkapital für Jugendliche hätten. Die Ergebnisse dieser Simulation sind sehr aufschlussreich, auch wenn einige wichtige Aspekte, etwa die Finanzierung bestimmter Maßnahmen, noch nicht vollständig in die Überlegungen mit einbezogen wurden. So würde die Einführung einer Vermögenssteuer auf die Minderung der Vermögensverteilung keinen großen Effekt haben. Vielmehr plädiert die Wissenschaft für die Einführung eines Startkapitals, das alle Jugendlichen von Geburt an durch den Staat ausgezahlt bekommen und auf das sie später zugreifen können. Sei es für die Finanzierung ihrer Bildung oder als Teil der Altersvorsorge. Es tat gut zu sehen, dass unsere Initiative auch wissenschaftlich auf soliden Füßen steht. Nur etwas mehr Erbschaftssteuer. Wir müssen über das Erben reden. So endet ein jüngst erschienener Namensbeitrag von Yannick Hahn in der Frankfurter Rundschau. Yannick Hahn ist Jahrgang 1986, Vorsitzender der SPD in Berlin-Mitte und unter anderem bekannt geworden mit seinem Buch »Enterbt uns doch endlich«. 2018 hat ihn der britische Think Tank Apolitical in die Liste der 100 Future Leaders, the world's most influential young people in government, aufgenommen. Auch wenn sein Plädoyer ein bedingungsloses Grunderbe ist, das ich nicht für richtig halte, ist der darin enthaltene Vorschlag zur Gegenfinanzierung richtig. Auch ein Kinderstartkapital muss aus Steuereinnahmen und nicht aus Verschuldung gegenfinanziert werden. Erhält jedes in Deutschland geborene Kind zur Geburt einen Anteil von 10.000 Euro an dem vorgeschlagenen Kapitalfonds, dann müssen in diesen etwa 7 Milliarden Euro im Jahr fließen. In Deutschland werden jedes Jahr zwischen 300 und 400 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt. Das konnten Experten vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in einer Studie zum Erbvolumen 2017 ermitteln. Die Erbschaft- und Schenkungssteuer wurde im Jahr 2022 auf 11,4 Milliarden Euro festgesetzt und stieg damit zum fünften Mal in Folge, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Allerdings waren die tatsächlichen Erbschafts- und Schenkungssteuereinnahmen im Jahr 2022 rückläufig und betrugen deutschlandweit entgegen der festgesetzten Summe nur 9,2 Milliarden Euro, von denen übrigens 200 Millionen Euro, also gerade einmal 2%, auf die 5 ostdeutschen Bundesländer entfielen. Dieses Ost-West-Verhältnis macht nochmals deutlich, dass durch die Erbschaften eine Akkumulation von Vermögen stattfindet, also die Reichen deutlich reicher werden und die Armen arm bleiben. Im Durchschnitt erbt ein 50-jähriger Spitzenverdiener im Südwesten des Landes jene hohen Beträge, die dann auch maßgeblich für die Veranlagung der Erbschaftssteuer herangezogen werden können. Das Vermögen bleibt in der westdeutschen Familie, die Steuer in der westdeutschen Region. Benachteiligt bleiben besonders zwei Gruppen, Ostdeutsche und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Erbschaften sind, aus Sicht des Erben, zufällig entstandene Vermögen, die keiner eigenen Arbeit und Wertschöpfung entspringen. Bei der großen generationsbedingten Vermögensumverteilung durch Erbschaften muss eine neue Ausgangsgerechtigkeit geschaffen werden. Ich halte es daher weiterhin für dringend geboten, dass wir unser bereits diskutiertes Modell des Kinderstartkapitals in ein Regierungsprogramm überführen und dabei Mut zeigen. Ein Kinderstartkapital von beispielsweise 20.000 Euro wäre durch eine moderate Erhöhung oder gerechtere Veranlagung der Erbschaftssteuer problemlos refinanzierbar. Real werden schon jetzt nur 2,5% Erbschaftssteuer gezahlt, weil eine Fülle an Ausnahmen die eigentliche Höhe der Erbschaftssteuer von 10% aushebelt. Würden wir die 10% Erbschaftssteuer auf ein Zahlungsziel von 10 Jahren verteilen, dafür aber auf alle Erbschaften bis auf das selbstgenutzte Eigenheim einen entsprechenden Freibetrag an liquiden Mitteln von 250.000 Euro und einen Freibetrag auf die Übertragung von elterlichen Betrieben einführen, wären die Spielräume nochmals deutlich größer. Der Zusammenhalt in der Gesellschaft würde dadurch gestärkt werden. Die Gefahr der Behäbigkeit durch mangelndes Engagement der erbenden Generation ließe sich ebenso begrenzen wie die Frustration durch ein dauerhaftes Armutsrisiko auf der Seite der Menschen ohne relevantes Vermögen. Die Fans des ersten FC Union würden weiterhin voller Inbrunst ihre Hymne in der alten Försterei schmettern, aber dann in dem Wissen, dass ein wenig Vermögensumverteilung durch ein Startkapital für ihre Kinder etwas mehr von der Chancengerechtigkeit schafft, die aktuell in unserem Land fehlt. Was gilt es also zu tun? Die Verteilung von Vermögen ist mehr als nur ungleich. Und Jahr für Jahr geht die Schere bei der Verteilung weiter auseinander. Besonders betroffen davon sind die Menschen im Osten Deutschlands. Ein Weg, diese Ungleichheit zumindest perspektivisch aufzuhalten, wäre, endlich ein zentrales Versprechen der sozialen Marktwirtschaft einzulösen. Die Beteiligung eines jeden Menschen in unserem Land am Produktivkapital. Wir sollten damit sofort bei der nächsten Generation beginnen, durch die Einführung eines Kinderstartkapitals. Es wäre ein früher und bedingungsloser Einstieg in die Vermögensbildung jedes Einzelnen. Jedes neugeborene Kind erhält einen für alle gleich großen Anteil an einem Kapitalfonds. Das Geld ist nicht bar auszahlbar, sondern kann später für ein Stipendium, eine Unternehmensgründung oder eine individuelle Altersvorsorge genutzt werden. Die Gegenfinanzierung erfolgt nicht durch Neuverschuldung des Staates. Das Geld dafür kommt direkt aus den Einnahmen bei der Erbschaftssteuer. Ludwig Erhard wäre zufrieden.